Erster Zedekia wurde der neue König von Juda. Nebukadrezar machte ihn zum König. Zweiter aber der König hörte nicht auf Gott. Das Volk hörte auch nicht auf Jeremia. Dritter Zedekia schickte Männer zu Jeremia. Sie sagten, bete bitte für uns zu Gott. Vierter Jeremia war zu dieser Zeit noch frei. Er war noch nicht im Gefängnis. Fünfter die Armee aus Ägypten kam näher. Die Feinde aus Babel gingen von Jerusalem weg. Sechster dann sprach Gott zu dem Propheten Jeremia. Siebter Gott sagte, sag das dem König von Juda. Die Armee aus Ägypten geht wieder nach Hause. Achter die Feinde aus Babel kommen zurück. Sie nehmen die Stadt ein. Sie verbrennen alles. Neunter Gott sagt, täuscht euch nicht. Die Feinde gehen nicht wirklich weg. Zehnter selbst wenn ihr fast alle Feinde besiegt. Die wenigen Kranken würden die Stadt verbrennen. Elfter die Feinde aus Babel verließen Jerusalem kurz. Die Armee aus Ägypten war da. Zwölfter Jeremia wollte aus der Stadt gehen. Er wollte in das Land Benjamin. Dreizehnter eine Wache hielt Jeremia am Tor fest. Die Wache sagte, du willst zu den Feinden. Vierzehnter Jeremia sagte, das ist nicht wahr. Aber die Wache brachte ihn zu den Chefs. Fünfzehnter die Chefs waren wütend auf Jeremia. Sie schlugen ihn. Sie sperrten ihn in ein Haus. Sechzehnter Jeremia war in einem dunklen Raum. Er blieb dort für viele Tage. Siebzehnter König Zedekia holte Jeremia heimlich. Er fragte, hat Gott etwas gesagt? Jeremia sagte, ja. Der König von Babel fängt dich. Achtzehnter Jeremia fragte, was habe ich Böses getan? Warum bin ich im Gefängnis? Neunzehnter wo sind eure anderen Propheten? Sie sagten, Babel kommt nicht zu uns. Zwanzigster Jeremia sagte, bitte mein König. Schick mich nicht zurück in das Haus. Ich will dort nicht sterben. 21. Der König gab ihm einen Platz im Hof. Jeremia bekam jeden Tag ein Brot. Er blieb dort.